Radio Wissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Thorsten arbeitet als Sachbearbeiter in einem Versicherungsunternehmen. Seinen Chef bekommt er nur selten zu sehen. Eigentlich bloß, wenn er mal wieder an seinen Mitarbeitern vorbeihuscht. Zigmal hat Thorsten schon um einen Termin gebeten. Vergeblich. Dabei gäbe es viel zu besprechen. Fragen nach einer Gehaltserhöhung und Karriereperspektiven. Aber immer scheint dem Vorgesetzten alles andere wichtiger zu sein. Thorsten ist frustriert. Ja, das ist leider Realität. Das zeigt sich auch in den Umfragen, dass viele sagen, mein Chef beherrscht die Basics, die Grundlagen nicht. Er sagt nicht Danke, er sagt nicht Bitte, wir sind eine Nummer, wir fühlen uns instrumentalisiert, nicht ernst genommen. Und oft wissen das die Chefs gar nicht. Ja, sie sind teilweise überlastet. Ich sage ja nicht, dass jeder Chef einen schlechten Charakter hat. Aber sie haben oft nicht die Sensitivität, rüberzubringen, dass jeder Einzelne wichtig ist. Das ist wie bei einer Uhr. Wenn da ein kleines Rädchen nicht läuft, funktioniert die ganze Uhr nicht. Professor Dieter Frey, Sozialpsychologe an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, erforscht seit langem den Zusammenhang zwischen dem Verhalten von Führungskräften und der Leistungsfähigkeit ihrer Teams. Dabei stellt er immer wieder fest, dass es im Arbeitsalltag vor allem an Wertschätzung mangelt. Unter Wertschätzung versteht man, dass man eine andere Person in der Art ihrer Persönlichkeit, in der Art ihrer Stärken teilweise, aber auch in der Art der Schwächen wertschätzt. Das heißt, dass man Positives transportiert, dass man sie achtet, dass man ihr respektvoll und würdevoll begegnet. Und wenn man der Meinung ist, dass da eine Sache ist, die suboptimal ist, dass man dann den Mut hat, das auch fair und der Ton macht die Musik, rüberzubringen. Auch wenn der Begriff Wertschätzung in vielen Reden von Politikern und Vorständen zur Worthülse verkommen ist, was sich dahinter verbirgt, ist nach wissenschaftlichen Erkenntnissen keine Befindlichkeit, sondern ein Wirtschaftsfaktor mit hohem Potenzial. Wertschätzung, so Sozialpsychologe Dieter Frey, ist nicht nur aus ethischen Gründen sinnvoll, sondern zahlt sich für die Unternehmen auch in barer Münze aus. Das Motto: Wertschöpfung durch Wertschätzung. Da Deutschland ja keine Rohstoffe hat und das Einzige, wo wir unseren Vorsprung bewahren können, Innovation ist und der Faktor Humankapital, also die menschliche Kreativität, die menschliche Motivation, müssten wir mehr Wertschätzung rüberbringen, schon aus kaufmännischen Gründen. Warum Wertschätzung sowohl Mitarbeitern als auch Arbeitgebern und Krankenkassen zugutekommt, wird klar, wenn man die Folgen mangelnder Wertschätzung betrachtet. Laut Gudrun Faller, Professorin für Kommunikations- und Interventionsprozesse im Gesundheitswesen an der Hochschule für Gesundheit in Bochum, ist fehlende Wertschätzung eine der Hauptursachen für Stressreaktionen. Das hat Auswirkungen auf die Gesundheit und man sieht das schon allein daran, dass die Zahl oder die Anteile der psychischen Erkrankungen in den letzten Jahren immens gestiegen sind, wenn wir das vergleichen. Im Jahr 2000 ungefähr, da waren die psychischen Erkrankungen verantwortlich für etwa 5% aller Fehltage. Und heute sind das schon über 10%, bei manchen Krankenkassen 13%. Und das zeigt schon, wie groß die Last auch ist. Die Unternehmensführungen werden zunehmend sensibel für dieses Thema. Und zwar nicht zuletzt deshalb, weil sie das selber erleben in ihren eigenen Betrieben, dass Arbeitnehmer wegen psychischen Erkrankungen ausfallen, wegen Depressionen. Und das Problem bei den psychischen Erkrankungen ist, dass sie sehr lange Fehlzeiten verursachen. Das sind im Durchschnitt 40 Tage, die die Krankheiten andauern. Und das sind die längsten Fehlzeiten im Vergleich zu anderen Diagnosegruppen. Der volkswirtschaftliche Schaden ist immens. Laut Statistischem Bundesamt verursachten psychische Krankheiten und Verhaltensstörungen im Jahr 2015 Kosten in Höhe von 44,4 Milliarden Euro. Und hierbei sind die psychosomatisch bedingten Erkrankungen, wie zum Beispiel Herz-Kreislauf-Leiden, noch gar nicht berücksichtigt. Heike arbeitet als Sekretärin in einem Vorstandsbüro. Meist ist ihr Chef umgänglich und freundlich. Trotzdem erlebt sie immer wieder, dass er aus geringstem Anlass plötzlich ausrastet und sie lautstark beschimpft. Sie fühlt sich dann wie gelähmt. Das ist dieser extrem starke Angstimpuls. Wir nennen das Freezing. Das sieht man, kann man im Tierversuch ja verwenden. Die Tiere halten sich dann völlig ruhig, tun gar nichts mehr, die atmen nur noch. Sonst würden sie gar nicht merken, dass die überhaupt noch leben. Wir kennen aber alle aus unserer eigenen Erfahrung, dass wenn Sie sehr starke Angst haben, dass Sie sich kaum noch bewegen, dass Ihr Gehirn ganz langsam funktioniert, dass Sie einen IQ hätten, wenn der da getestet würde, der extrem nieder wäre, dass Sie sich genieren würden, wenn man später Sie danach fragen würde. Also Stress, negativer Stress und Angst sind absolute Feinde des kreativen Denkens. Ich sage immer, ein guter Kutscher pflegt seine Pferde und prügelt nicht drauf ein, weil die Kutsche nicht vom Knall der Peitsche, sondern von den Pferden gezogen wird. Was Neurologe und Hirnforscher Professor Walter Ziegel-Gensberger beschreibt, macht klar, wenn Führungskräfte bei Mitarbeitern Angst und Druck erzeugen, optimieren sie nicht deren Leistungsfähigkeit, sondern minimieren sie. Geschieht dies häufiger, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Mitarbeiter krank wird und ganz ausfällt. Das ist ein ganz enger Zusammenhang zwischen Angst, Stress erleben und dem, was da an körperlichen Auswirkungen entsteht. Das ist sehr gut nachgewiesen auf der biologischen Ebene, dass Stress beispielsweise vor allem langfristiger Stress Cortisol aktiviert. Das ist ein Hormon, das sehr lange Zeit im Körper bleibt und ganz viele verschiedene Organsysteme beeinflusst. Beispielsweise sich negativ auf das Herz-Kreislauf-System auswirkt, sich negativ auf das Immunsystem auswirkt zum Beispiel oder aber auch Gedächtnisleistungen beeinträchtigt und Depressionen und psychische Erkrankungen befördert. Auch Tätigkeiten, die als unnötig oder unzumutbar empfunden werden, Psychologen sprechen hier von illegitimen Aufgaben, lassen das Stresshormon Cortisol in die Höhe schnellen. Weil man zum Beispiel mit zwei Computersystemen hantieren muss, die nicht miteinander reden können, und dann muss man von Hand Daten übertragen, oder Aufgaben, die nicht zur eigenen Berufsrolle gehören. Etwa in der Pflege gibt es auch den Begriff der sogenannten pflegefremden Arbeiten, dass sich etwa eine Krankenschwester behandelt fühlt wie ein Dienstmädchen. Und da geht es gar nicht darum, was sie tun muss, sondern dass das nichts mit Heilen zu tun hat, nichts mit ihrer Berufsdefinition. Viele Dokumentationsaufgaben haben diesen Charakter. Also Dinge, von denen man denkt, eigentlich könnte man das nicht von mir erwarten, dass ich das tue. Professor Norbert Semmer hat sich unter anderem an der Universität Bern mehrere Jahrzehnte lang mit dem Phänomen Stress in der Arbeit beschäftigt. Wertschätzung von anderen empfangen und sie auch geben zu können, setzt nach Erkenntnissen von Psychologen ein gesundes Selbstwertgefühl voraus. Die Grundlagen dafür werden schon in der Kindheit geschaffen. Im besten Fall wird Wertschätzung bereits in Elternhaus und Schule vermittelt, wobei nur aufrichtiges Lob positiv wirken kann, so Neurologe Professor Walter Ziegel-Gensberger. Man kann jemanden ja auch tot loben. Man sagt, es war jetzt alles so super, und der merkt dann selber, dass es eigentlich gar nicht so stimmt. Und das ist eben auch eine ganz schlechte Situation für Wertschätzung. Übertriebenes Loben kann sogar Stress auslösen. Mei Leone ist das toll. Gleich drei Studien zeigten, dass sich schüchterne Kinder mit geringem Selbstvertrauen unter Druck gesetzt fühlen, wenn sie allzu überschwänglich gelobt werden. Aus dir wird bestimmt nochmal was ganz Tolles. Schon pure Worte können eine erstaunliche Wirkung entfalten. So wie sich das Papa und Mama immer gewünscht haben. Selbst auf medizinischem Gebiet. Durch ein gutes Wort kann man wesentlich mehr erreichen, und das sage ich Ihnen als Neuropharmakologe, als Facharzt dafür, als mit Medikamenten. Sie können durch relativ klare, freundliche, empathische, wertschätzende Worte und auch die Gesten bei Patienten enorm viel erreichen. Und zwar in sehr kurzer Frist. Und ich würde nicht sagen, dass es ganz nebenwirkungsfrei ist. Weil auf der anderen Seite, wenn Sie das ungeschickt machen, den Patienten eben nur sozusagen im Durchlauferhitzer schnell durchziehen und nur ganz kurz mit ihm Kontakt aufnehmen und dann wieder schnell in Ihren Akten schreiben, dann können Sie nämlich auch das Gegenteil erreichen. Dann wird der Patient frustrierter und ängstlicher. Manchmal sind es banale Alltagssituationen, die starke und langfristige Nachwirkungen zeigen, sagt Professor Norbert Semmer, ehemals Ordinarius am Institut für Psychologie der Universität Bern. Also vor allem für massive Kränkungen haben die Leute ein Elefantengedächtnis. Wir haben mal in einer Untersuchung, da ging es um genau solche Dinge, da hat jemand erzählt, es war bei der Polizei, ist lange her, deswegen kann ich das jetzt erzählen, vor 8 Jahren, nicht, hat er gesagt, habe ich den Offizier sowieso getroffen und der hat mich nicht gegrüßt. Das hat er 8 Jahre später im Fragebogen vermerkt, also es besteht ein Graben zu den Offizieren, nicht? Und das Problem ist, vielleicht kam der Offizier gerade vom Kommandanten und hat gerade furchtbar den Kopf gewaschen bekommen oder hat vielleicht gerade an ein krankes Kind im Spital gedacht, das weiß man nicht. Aber die Leute nehmen das sofort wahr und sie merken sich solche Dinge. Und zwar wirklich über viele, viele Jahre. Wie stark emotionale Verletzungen durch erlebte Geringschätzung im Gehirn wirken, wurde bei einer Studie der amerikanischen Neuropsychologin Naomi Eisenberger an der University of California deutlich. Das war sicherlich eine der aufregendsten Befunde in dem Zusammenhang. Das waren Untersuchungen, wo man drauf gekommen ist, dass sich durch Worte und durch Handlungen etwas auslösen lässt, das man früher dachte, könnte man nur durch einen Hammerschlag auf den Finger, ja, oder durch Nadelstiche oder irgend solche Dinge erzeugen. Das US-Forscherteam bat Probanden, an einem virtuellen Ballspiel teilzunehmen. Dabei überwachten sie ihre Gehirnaktivität. Bereits nach kurzer Zeit wurden die Testpersonen von den beiden Mitspielern ausgeschlossen. Letztere waren computergesteuert, was die Testpersonen nicht wussten. Das Ergebnis, der Ball, wurde ihnen nicht mehr zugespielt. Die hinterher befragten Probanden erklärten, sie hätten sich von ihren Spielgefährten bewusst ausgegrenzt gefühlt. Im Gehirn maßen die Forscher eine starke Aktivität im singulären Kortex, eine Gehirnregion, die bei der Verarbeitung körperlicher Schmerzen als eine Art neuronales Alarmsystem gilt. Auch emotionale Kränkungen wirken auf das Gehirn offenbar wie physische Schmerzen. Wie beeinflussbar der oder die Einzelne durch das Verhalten der Mitmenschen ist, zeigte sich auch bei einer Studie mit mathematikinteressierten Frauen. Natürliche Zahlen ohne Null durch vollständig. Den Frauen wurden Rechenaufgaben vorgelegt. Welche Bereiche ihres Gehirns beim Lösen der Aufgaben aktiv waren, konnten die Wissenschaftler mit Hilfe eines modernen, bildgebenden Verfahrens beobachten. Bei einem zweiten Durchgang teilte man einem Teil der Teilnehmerinnen lapidar mit, dass Frauen in Mathematik ja generell schlechtere Leistungen brächten. Eine Unterstellung, die Wirkung zeigte. Neuropsychologin Professor Ute Habel von der Rheinisch-Westfälischen Technischen Hochschule in Aachen. Dann stellt man eben fest, dass dann die Frauen plötzlich nach dieser Information schlechter waren, sowohl im Verhalten, also bei der messbaren Leistung, als auch, dass plötzlich die Gehirnaktivierung eine andere war, nämlich, dass nicht solche Areale im parietalen Bereich aktiv waren, die wichtig sind für die Bearbeitung der mathematischen Aufgaben, sondern plötzlich Areale, die wichtig sind für Emotionen. Sie also widerspiegeln, dass möglicherweise diese Emotionen, die da aktiviert werden, mit der eigentlichen Aufgabe interferieren, was uns eben auch erklären könnte, weshalb oft Verhaltensunterschiede zwischen Männern und Frauen gemessen werden, wenn man nicht darauf achtet, dass diese Stereotype nicht aktiviert werden. Nicht nur die wissenschaftlichen Erkenntnisse zu mangelnder Wertschätzung sprechen eine klare Sprache. Umgekehrt gibt es auch aussagekräftige Studien zur Kraft der Wertschätzung. Es ist belegt, dass Wertschätzung und Arbeitszufriedenheit eng zusammenhängen. Psychologe Professor Norbert Semmer. Wertschätzung kann als Puffer wirken gegenüber anderen Belastungen. Wir haben eine Studie gemacht mit Offizieren in der Schweizer Armee. Die haben sehr lange Arbeitszeiten zum Teil, die sind auch oben gar nicht begrenzt. Und diese langen Arbeitszeiten wirken sich aus auf die Gefühle, die sie gegenüber der eigenen Armee haben, Ressentiments, nicht so Enttäuschung, Frustration, aber nur für die, die gleichzeitig wenig Wertschätzung erfahren. Wer viel Wertschätzung erfährt, der ist sogar mit viel Arbeitsstunden zufriedener, weil das eben etwas ist, wo man tatsächlich sieht, da kommt auch etwas zurück. Menschen, die sich von ihrem sozialen Umfeld unterstützt fühlen, zum Beispiel, weil sie sich auch in schwierigen Situationen auf ihren Chef verlassen können, können sogar auf eine höhere Lebenserwartung hoffen. Auch materielle Wertschätzung wie gerechte Entlohnung und Gehaltserhöhungen steigern die Leistungsbereitschaft. Immaterielle Wertschätzung in Form von Lob und Anerkennung wirkt als Motivator jedoch sogar noch etwas stärker auf die Leistungsfähigkeit. Eine Erkenntnis, die in den Chefetagen Erstaunen hervorruft, so Professorin Gudrun Faller. Mehr Information, mehr Einbeziehung, eine offenere Gesprächskultur, das sind ja keine teuren Maßnahmen. Viele Unternehmen denken, wenn sie Wertschätzung oder Gesundheit in ihrem Unternehmen fördern wollen, dass es dann sehr viel Kosten verursacht. Die eigentlichen Dinge verursachen nicht die wesentlichen Kosten. Dennoch müssen Unternehmen, die sich ratsuchend an Experten in Hochschulen und Universitäten wenden, mit einem Veränderungsprozess rechnen, der längere Zeit in Anspruch nimmt. Das geht dann über mehrere Schritte. Wir arbeiten zusammen mit verschiedenen Multiplikatoren im Betrieb. Wir binden ein, vor allem den Arbeitsschutz zum Beispiel, die Betriebsräte, die Personalabteilungen und das mittlere Management natürlich auch. Und da arbeiten mit denen einen Vorgehensplan, der dann aber, und das ist das Wichtige an der ganzen Sache, der dann auch mit den Beschäftigten abgestimmt werden muss. Ganz oft hat das mit dem Informationsfluss zu tun. Das ist in vielen Betrieben so, dass Beschäftigte das Gefühl haben, wir werden nicht richtig informiert, wir werden nicht ausreichend informiert. Und nach meiner Erfahrung ist das auch eine Form von Wertschätzung, seinen Mitarbeitern umfassende und notwendige Informationen zu geben. Dass es sich für Unternehmen lohnt, Angestellten gerade in schwierigen Situationen reinen Wein einzuschenken, zeigte sich im Fall eines amerikanischen Unternehmens. Hier kündigten zwei Tochtergesellschaften derselben Firma den Mitarbeitern eine 15-prozentige Lohnkürzung an. In einem Fall wurde nur die simple Tatsache als Botschaft überbracht. Im zweiten Fall wurden den Mitarbeitern explizit die Hintergründe der Entscheidung offengelegt. Die Folge? Bei den informierten Mitarbeitern reagierten lediglich 2% der Belegschaft auf die Lohnkürzung mit einer Kündigung. Bei denjenigen, die nicht über die Hintergründe aufgeklärt wurden, entschloss sich jeder Vierte, die Firma zu verlassen. Und da zeigt nun die Forschung, dass Menschen bereit sind, Niederlagen, Verluste in Kauf zu nehmen, wenn es klar erklärt wird, warum, wenn sie trotzdem respektvoll behandelt werden und wenn sie sich umfassend informiert fühlen. Und das ist eine ganz zentrale Sache von Wertschätzung. Und die Alternative ist, verschlossene Tür, schriftlich nur gebracht. Wichtig bei dieser Art von Fairness ist, dass der Mitarbeiter immer auch eine Stimme hat. Er soll seine Gefühle artikulieren dürfen. Er soll sagen dürfen, ich ärgere mich, ich bin total gefrustet, ich bin total enttäuscht. Und der Chef muss sich damit natürlich auseinandersetzen. Da zeigt sich Wertschätzung. Am Center for Leadership and People Management der Ludwig-Maximilians-Universität in München werden interne und externe Führungskräfte in dieser Fähigkeit geschult. Leiter Professor Dieter Frey. Die Teilnehmer eines Seminars, zum Beispiel über Führung, ja, sollen unter anderem lernen, jemanden zu loben, aber auch konstruktiv zu kritisieren. Und das Rollenspiel sieht dann so aus, dass sie ihren Nachbar zur Linken und zur Rechten nehmen. Das sind dann meistens Dreiergruppen. Und sie geben sich gegenseitig Feedback, Teilnehmer des Workshops. Die Worte sind sekundär. Entscheidend ist, was bei dem Mitarbeiter rüberkommt, er nimmt mich wahr, er ist aufmerksam, er findet meine Arbeit gut. Ich weiß, wo ich bei ihm dran bin und wenn ihn was stört, dann sagt er mir dieses auch. Freys Ziel ist es, dass die Workshop-Teilnehmer später auf andere als Multiplikatoren wirken. Allerdings, so sagt er, sei ihm auch bewusst, dass sich diejenigen, die eine Weiterbildung am nötigsten hätten, selten in Seminaren einfinden. Wertschätzender Führungsstil sei in jedem Fall auch eine Frage des Charakters und setze ein positives Menschenbild voraus. Ich würde schon sagen, dass an die 50% der Chefs nicht die Sensitivität haben, die Mitarbeiter entsprechend wertzuschätzen. Die Tatsache mit den 50%, die kommt jetzt nicht nur von mir, die weiß ich selber, auch von Umfragen von Personalentwicklern von DAX-Unternehmen, die unter der Hand zugeben, dass jede zweite Entscheidung auch in den Top-Etagen eine Fehlentscheidung ist. Es kann mindestens zwei Gründe haben. Ad 1 entwickeln sich die Leute, wenn sie eine Führungsposition haben, oft anders, als sie vorher waren. Ja? Das heißt, wenn einer eine Machtposition hat, ist eine ganz große Gefahr, dass er plötzlich abhebt, keinen Kontakt mehr zur Basis hat, auch kein kritisches Feedback mehr bekommt. Und ich will jetzt nicht sagen, größenwahnsinnig wird, aber dass er bestimmte Charaktereigenschaften zeigt, wo er glaubt, er muss das nicht mehr dem Einzelnen transportieren, weil er ja der Chef ist. Das ist das eine. Also die, ich nenne mal eine Deformation des Charakters durch Macht. Es ist Gott sei Dank nicht bei allen so, aber beim hohen Prozentsatz. Und zum Zweiten kann es aber daran liegen, dass vor allem die Leute in Führungspositionen aufsteigen, die extrem narzisstisch und machtpolitisch orientiert sind. Als Zielvorgabe für die Firmen verweist Frey auf einen Sinnspruch des Humanisten und Theologen Albert Schweitzer. Man muss Menschen mögen. Zu viele Führungskräfte sind nur sachorientiert, effizienzorientiert, erfolgsorientiert und übersehen, dass die Effizienz und der Erfolg von den Menschen kommt. Folglich ist es total wichtig, dieses wertzuschätzen. Jeder gute Fußballtrainer weiß das. Ja? Dass wer gewinnen will und wer eine Top-Teamleistung bringen will, dann muss der Trainer jeden Einzelnen wertschätzen. Und die Spieler, die sich nicht wertgeschätzt fühlen, auch beim Fußball, die bringen natürlich ihr Potenzial nicht. Und genau dasselbe ist es in den Firmen. Für ein gutes Teamspiel ist allerdings nicht allein der Chef verantwortlich, sagt Sozialpsychologe Professor Frey. Auch Vorgesetzte sollten von ihren Mitarbeitern Lob und konstruktives Feedback erhalten. In einer Befragung beklagten deutsche Manager ihrerseits eine schlechte Arbeitsatmosphäre und wünschten sich mehr Vertrauen und Anerkennung in den Betrieben. Wobei es ist auch ein langsamer Prozess. Also wir arbeiten da täglich daran. Der Fortschritt ist auch da eine Schnecke. Es ist ein kontinuierlicher Prozess, streng genommen, der nie zu Ende ist. Wie viel Wertschätzung findet im Arbeitsalltag tatsächlich statt? Dieser Frage ist Psychologieprofessor Norbert Semmer nachgegangen. In seiner Studie sollten die Teilnehmer über mehrere Arbeitstage jede Situation notieren, in der sie Wertschätzung erlebten. Nicht überraschend, je mehr Ereignisse dieser Art auftraten, desto besser fühlten sie sich am Ende des Tages. Und beruhigend, von 139 Teilnehmern konnten nur 2 gar keine Wertschätzung feststellen. Alle anderen kamen im Durchschnitt etwa einmal pro Tag damit in Berührung. Immerhin, es gibt sie. Gelebte Wertschätzung, wenn auch, nach Erkenntnissen der Forscher, viel zu selten.